Ground Zero. Willkommen zur UFO-Universität-Sendung hier bei Korax. Am Mikrofon sind Sebastian Löwe und Steffen Händel, die Masterminds von der UFO-Universität. Nein, das war ein Witz. Wir möchten euch mit heute eine Stunde beglücken mit einer ganz besonderen Sicht auf Mitteldeutschland. Es wird gehen um ein Text aus der Regio und dafür gibt es eine kleine Anekdote. Wir waren am vergangenen, wann war das, Mittwoch? Freitag? Freitag wollten wir zu Peter Sloterdijk, der sollte in die frankischen Stiftungen kommen und uns darüber aufklären, was Architektur mit dem Menschsein zu tun hat. Wir sind dahin und dann wurde es abgesagt. Peter hatte seinen Flug verpasst. Da war der Raum gegen ihn. Und dann haben wir uns einfach in die Kneipe gesetzt und da lag diese Zeitung, die sich Regio nennt. Es ist eine ziemlich schick designte Hochglanzzeitschrift, die, ich glaube, vierteljährlich erscheint. Für 4 Euro zu haben ist jetzt aber auch kostenlos rumliegt und die wir einfach eingesteckt haben, weil dort ein Artikel zu finden war, der heißt Identität als Heimspiel und den wollen wir heute besprechen. Das Ganze in einer ziemlich lockeren Atmosphäre. Wir haben den beide gelesen und uns noch nicht so darüber verständigt und deshalb wird es hier jede Menge Streit und Zank geben bei der UFO-Universität. Jetzt aber erstmal Musik. Erhebt euch, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Klatscht in die Hände und seid bereit, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Erhebt euch, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Klatscht in die Hände und seid bereit, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Erhebt euch, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Klatscht in die Hände, dann bleibt's auch so. Es geht hier nun mal um alles, auch wenn das für dich nicht der Fall ist. Dein Leben steigt mit und alles, Kommunikation, Rauch und Schall ist. Es geht hier nun mal um gar nichts, zwischen Kunst und Entertainment, immer noch Platz für ein Praktikum ist. Vielleicht seh ich falsch und versteh nicht, denn das Leben kostet ausgesprochen und wenig. Autorität, Autorisation, Automobil, Autoaggression. Das Spiel ist dynamisch, hier geht's um alles. Zum wievielten Male, der Stürmer am Ball ist. Vielleicht versteh ich das Spiel nicht, was ich gerade für mein Ziel spricht. Aber mach frei, also schließt ein. Wir wollen keine Faker, wir wollen echte Popper sein. Hier kommt das Tier, hier kommt die Band. Und jetzt kommen wir. Autorität, Autorisation. Automobil, Autoaggression. Autorität, Autorisation. Automobil, Autoaggression. Erhebt euch, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Klatscht in die Hände und seid bereit, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Erhebt euch, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Klatscht in die Hände und seid bereit, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Erhebt euch, wenn ihr wollt, dass alles so bleibt. Klatscht in die Hände, dann bleibt's auch so. Autorität, Autorisation. Automobil, Autoaggression. Autorität, Autorisation. Automobil, Autoaggression. Autorität, Autorisation. Automobil, Autoaggression. Autorität, Autorisation. Automobil. Ja, die UFO-Universität für euch jetzt live übers Radio, mal nicht vor Ort in der Adam-Kukow-Straße 30. Heute mit einem interessanten Beitrag aus der Wirtschaftszeitung Regio. Identität als Heimspiel von der Autor dieses Artikels ist Professor Dr. Kurt Möller. Professor Kurt Müller, seines Zeichens Soziologe in Leipzig und hat für das DFG-Projekt, DFG steht für Deutsche Forschungsgesellschaft, Ursachen für die Identifikation von Bürgern mit ihrer Region und deren Wirkung auf ihr individuelles Handeln untersucht. Und dazu gibt es dieses dreiseitige Interview mit der Regio. Steffen, Frage an dich, wie versteht Professor Dr. Müller eigentlich Identität? Was fasst er da drunter? Soll ich das jetzt vorlesen? Man kann ja erstmal prinzipiell ganz schulisch. Mir fällt gerade ein, dass man vielleicht sagen kann, dass gerade Identität ganz hip ist. Also, dass es jetzt nicht ein wahlloses Thema ist von uns oder von der Regio, sondern dass es ein Thema ist, was gerade in Halle oder in Sachsen-Anhalt die Tage und dieses Jahr unheimlich Konjunktur hat. Man sagt nur IBA und man sagt nur Stadtumbau und dann fällt man sofort so Sabotage-Töne ein, immer Identität, Identität und so weiter. Das ist also ein sehr prominentes Thema gerade und auch hier besprochen. Also, zu deiner Frage, wie fasst er das selbst? Soll ich ihn vorlesen? Ja. Da gibt es nämlich eine Antwort. Also die Regio fragt, warum identifizieren sich Menschen überhaupt mit der Region? Und dann sagt er ganz fachmännisch, Menschen haben das Bedürfnis, sich Gruppen zuzurechnen. Wichtig dabei ist, dass solche Gruppen bestimmte positive Merkmale zugeschrieben werden. Außerdem sollten sie möglichst exklusiv sein. Es dadurch entsteht ein Anreiz, sich ihnen zugehörig zu fühlen. Es geht dabei um einen positiven Effekt für das Selbstbewusstsein. Das ist der Grundmechanismus, der überhaupt Objekte zu Identifikationsobjekten werden lässt und so weiter. Und dann führt er aus, dass das halt alles Mögliche sein kann, Geschlecht sein und dass Mann und Frau kann das sein und viele andere Gruppen, Hobby, Anglerberufe und so weiter. Aber das Basale, worauf wohl alle Menschen zurückgeworfen seien, sei halt raumbezogene Identität. Ja, erstmal ganz spannend, ne? Also Zitat Ende, Referat Ende. Spannend ist hier, also das ist ja der Usus der Identitätsforschung, dass es immer als Bedürfnis schlechthin des Menschen gilt. Ja, also sagt er ja auch, das ist halt, das braucht der Mensch, ohne das kann er nicht leben. Er will halt unbedingt Gruppenzugehörigkeit haben. Da kann man erstmal, wenn man jetzt schon mal nicht historisch rangeht, fragen, spannend, ja, ich habe jetzt kein Bedürfnis, mich zu einer Gruppe, also anekdotisch kontern, zu einer Gruppe mich zugehörig zu fühlen. Und wenn, sind das auch schon gar nicht schlechthin nicht Gruppen, die über meinem ganz konkreten Lebensinhalt stehen, zum Beispiel meine große Familie. Große Gruppen. Große, abstrakte Gruppen. ja, also genau. Das ist zum Beispiel jetzt nicht, ich fühle mich als Mann schlechthin und deswegen ist mir der männliche Bauer in den Alpen lieber als meine kleine Schwester. Ja, also die Identifikation läuft hier ganz merkwürdig über abstrakte Wege. Genau. Und was ich auch ganz bizarr fand, ist, dass er gesagt hat, Globalisierung kontert jetzt nicht die lokale Anbindung. Das ist ja natürlich richtig. Also ich werde jetzt nicht sozusagen durch die Globalisierung zerrissen körperlich. Es entstehen andere Zusammenhänge. Das ist sicher richtig auf ökonomischer und politischer Ebene. Und dann sagt er, durch die Globalisierung und in dem Zug dann auch redet er von modernen Welten, haben es geschafft, ich lese vor, große Gruppen aufzubauen. Und damit ist natürlich auch eine spannende Sache eingekauft. Ne? Meint er jetzt Nation? Schleicht sich das schon ein? Ja? Er muss jetzt gar nicht über Inhalt, aber das Spannende ist, dass hier überhaupt nicht klar ist, was ist zuerst da. Ne? Zuerst die Struktur und dann muss ich irgendwie eine Gruppe bilden. Also ich sage jetzt mal ganz lapidar Klassenzimmer und Knast. Also eine Struktur ist gegeben und dann findet sich halt eine Gruppe. Ja. Und dann ist so und so die Frage, wenn schon nicht klar ist, was ist Ursache, was Wirkung, ergibt sich ja hier überzeitlich. Er sagt, es ist ein Bedürfnis des Menschen und ein Bedürfnis des Menschen heißt, die sind ahistorisch. Mhm. Wenn man jetzt aber in die Literatur schaut, ist das schon gar kein historisches Phänomen, was seit Menschengedenken besprochen wird. Ja? Also Identität ist ein Hype seit den 90er. Ich habe heute nochmal in der GBV geschaut, das ist so ein Online-Katalog aller wissenschaftlichen und essayistischen und so weiter Veröffentlichung in Deutschland und habe einfach mal das Wort Identität oder kollektive Identität eingegeben. Es sind da mehrere tausend Veröffentlichungen, 1400. Die setzen aber hauptsächlich erst mit Mitte der 80er Jahre an. Davor gibt es drei oder vier zu dem Thema. Es ist bezeichnend und dann scheint es schon gar nichts Überzeitliches zu sein, schon sein sehr konkret historisch. Mhm. Und dann kann man immer fragen, warum und was ist der Gewinn, das halt, soll man sagen, natürlich erscheinen zu lassen? Oder was sind jetzt die Hinweise im Interview, dass es sich als historisches entblättert? Na, das werden wir gleich rausfinden. Vorher gibt es Gil Scott-Heron.

Und auf der anderen Seite ist es aber ein Bedürfnis von uns, uns ständig zu identifizieren. Und er sagt aber, wenn das ein Überangebot ist, also in dem Fall gibt es für ihn, wenn man in Plauen geboren worden ist, das Vogtland, es gibt Sachsen, es gibt Mitteldeutschland, es gibt Ostdeutschland, es gibt die Nation, es gibt Europa, das ist einfach zu viel für ihn. Der Markt ist sozusagen übervoll und jetzt müsste der arme Plauener jetzt sich aussuchen, wo er hingehört. Und dann vielleicht sagt er auch, der Schrebergarten ist interessanter für ihn. Unter dieser ganzen Folie unter dem Ganzen steckt sozusagen immer wieder das Starkmachen einer Logik des Sektoralen, der lokalen Abgrenzung. Und das spielt natürlich stark auf staatliche Abgrenzung an, wie Bundesländer, die ja natürlich erstmal Grenzen haben, die sozusagen für Verwaltung und Politik eine Rolle spielen. Jetzt nicht für mich, wenn ich nach Leipzig fahre, dann merke ich sozusagen die Landesgrenze nicht unbedingt physisch, außer dass ich eben so viel zahlen muss, weil es so viele im Zug so viele sozusagen unterschiedliche Zonen sind, wenn ich bezahlen muss. Bevor ich mich hier verstricke, wir halten fest, Mitteldeutschland ist also sozusagen ein Projekt, wo sein Bogen gespannt wird hin zur Identität und der Artikel, das ist ganz interessant, Professor Mühler entscheidet sich nicht so wirklich, ob das jetzt ein Bedürfnis ist oder ob das eine Konstruktion ist. An einer anderen Textstelle Steffen. Ja doch, so sagt er sowohl als auch. Er sieht das ja nicht als logischen Widerspruch, sondern das ist einfach ganz... Er sagt das beides in einem Satz, ohne dass es problematisiert. Für ihn ist es kein Widerspruch. Kann man mal festhalten, das ist ja schon merkwürdiges. Und wenn dann sowas, also er bringt jetzt auch ins Spiel sowas wie Mann eine Identifikationsgruppe ist oder Gender oder was sagt er noch? Segelclub und so weiter. Warum ist dann die Nota, dass man sich gerade identifizieren soll über alle anderen, gerade was, also auf eine Region, Mitteldeutschland vor allem? Und warum ist das stärker zum Beispiel als, wie er sagt, Plauen? Und dann ist es ein ganz merkwürdiger Grund, mit denen er dann auf einmal kommen muss, ja, und die sich dann komischerweise, obwohl es doch ein Bedürfnis ist, gar nicht mehr in den Menschen ansiedeln, mich ganz anders geben. Soll ich mal ein bisschen zitieren? Ja, bitte, gerne. Also er sagt das so, bla bla bla, der Markt sei zu groß an regionalen Identifikationsangeboten. So, und dann fragt Regio, können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen? Und er sagt, also sagen wir, jemand wohnt in Plauen, das hatten wir schon, um eine Identifikation mit Mitteldeutschland hat für den Alltag der Menschen keinen großen Nutzen. Aha, kein Bedürfnis, auf einmal ist es ein Nützlichkeitsgedanke. Ne? Es geht weiter, zumal die Bundesländer als Identifikationsobjekte ziemlich stark etabliert sind. Ganz anders sieht das in der Wirtschafts- und Finanzwelt aus. Die Mitteldeutschland-Idee ist für Wirtschaftsakteure mit positiven Effekten verbunden. Für sie ist es ein Signal dafür, dass hier ein relativ großes, stabiles Gebiet mit einem ganz erheblichen Wirtschaftspotenzial und zusammengewachsenen Administrationen existiert. So etwas schafft Planungssicherheit und es ist wichtig für Investoren. Ich glaube, in der Wirtschafts- und Finanzwelt wird Mitteldeutschland sehr wohl wahr und angenommen, aber im Alltag der Bürger hat das keine Relevanz. Das kann sich zukünftig natürlich ändern, ganz klar. Also man merkt hier schon, wenn man einfach mal zwei Zwischenschritte ausgeht, rhetorische Zwischenschritte, dass ich hier das Bedürfnis, was erst so stark gemacht wird, was in den Menschen drinnen lege, sozusagen unhintergehbar ist und unkaputtbar ist, auf einmal ganz merkwürdig füllt, nämlich als Zweck. Mhm. Und dass die Identifikation hier gar nicht innerlich liegt, sondern äußerlich und das halt ganz eindeutig, er bringt es ins Spiel, Markt, Administration, Politik etc. etc. Und dann fragen die sozusagen weiter, ganz sozusagen in so einer Erfüllungsgehilfenlogik, wie könnte man denn Mitteldeutschland erst zu, also in den Leuten sozusagen fester zu einem Identifikationsobjekt machen? Das bedeutet ja auch, dass es dann sozusagen eine funktionale Logik gibt auch. Der widerspricht da so ein bisschen und sagt, naja, das ist nicht sozusagen zwangsweise so, dass man es irgendwie auch in die Köpfe der Leute kriegt, bloß weil es für die Wirtschaftsbosse relevant ist. Aber er sagt, man müsste es halt einfach medial mehr in die Köpfe hämmern. So. Also das ist jetzt natürlich jetzt meine profane Übersetzung. Und das ganz Schlimme ist das Mittel des MDV. Also es finde ich ja, also wenn es wenigstens was Schönes wäre, ja, dann würde ich es mir vielleicht auch über mal einleuchten. Erklär es mal bitte kurz. Nee, Regio, das Superjournal, fragt, ob dann so eine Serien wie Geschichte Mitteldeutschlands im MDV ein ordentliches Werkzeug sein. Und er sagt, Da stimmt er halt zu, ja, und sagt, ja, sowas wäre eine Art, es ist jetzt kein sicheres Werkzeug, die Menschen seien leider zu kompliziert dafür, aber es geht schon in die Richtung, das zu medialisieren, zu hegemonialisieren und so weiter. Also in Vulgo Institutionen damit zu beauftragen, das ordentlich in die Leute reinzuflüstern. Ja, Ja, ich meine, das ist leider auch ein blöder Gedanke, also ein sehr einfacher, der relativ flott auszuhebeln ist, deswegen macht es einfach nur Spaß, jetzt immer noch in die Kerbe zu schießen. Mhm. Das können wir doch gleich weitermachen. Wir können dieses Argument noch, wollen wir das danach stützen, nach dem nächsten Lied, oder? Ja. Verdaut mal, liebe Zuhörer, wir machen jetzt noch ein Lied. Also, Mitteldeutschland ist sozusagen ein Projekt, was man bewerben kann und was gar nicht so sehr dem Bedürfnis der Leute nach Professor Mühler entsprechen muss, sondern was als Konstruktion existiert und was man einfach nur im Prinzip gut vermarkten muss, damit es sozusagen funktioniert. Und die nächste Musik kommt von den Bento Boys. Die gibt's, soweit ich weiß, nicht in Deutschland, japanische Band, mit Yamada Denki. Shopping. I just want to get in, buy my thing, and get out again. I just hate all those people who get in the way, drifting aimlessly around. Mind out the way, I'm trying to get to the shop. They're going from one aisle to another, mooning aimlessly along the pavement. I just want to get in, buy me thing, and get out again. Ground Zero. Ja, wir sind wieder bei UFO Universität. Ja. Am Nachmittag. Wir sind immer noch beim Professor Dr. Kurt Mühler, Soziologe aus Leipzig. Und bei dem tollen Artikel Identität als Heimspiel. Der Artikel ist leider nicht online. Wir haben extra recherchiert, damit wer Interesse hat, mitlesen kann. Man muss leider die 4 Euro kostende, aber gratis ausliegende Zeitung aus Halles Kneipen mitnehmen. Warum? Ja, nichts geschenkt hier. Man will sich den Anschein des Wertvollen geben, deswegen kostet es Geld. Also, Wir waren gerade dabei bei dem Problem, alles gar nicht so natürlich, sondern historisch. Aber wie komme ich jetzt dazu, also ich bin irgendwie wichtig als Typ, der hier lebt, ja, da dem zuzustimmen. Also es scheint ja alles andere als eine, also okay, jetzt wird überall behauptet, es sei eine Einheit, lass es Mitteldeutschland heißen. Wie stimme ich zu? Also hast du Gründe gefunden oder Argumente? Ich glaube, da ist er ziemlich knallig. Wie stimme ich zu, ist eigentlich, er zieht das Pferd von hinten auf, ne? Er sagt, wird gefragt, ich nehme zur Hand, das Beste ist ja das Zitat, ja. Karl Kraus übrigens. Also die Frage, es ist ja alles so diffus, man hat festgestellt, man hat die Leute gefragt, was ist die Identität von Sachsen? Und dann hat man gefragt, sind die lustig, hinterwäldlerisch oder irgendwie genial? Und man hat rausgekriegt, da gibt es keine festen Eigenschaften. Also das war sozusagen der Gewinn der Empirie, die da gefahren wurde von Soziologe Professor Müller. Und was macht er? Statt zu sagen, es gibt keine Identität von Sachsen, sagt er, das ist alles sehr diffus. Und dann wird gefragt, ja, hat die Diffusität des Begriffes Mitteldeutschland, also man erweitert das jetzt, nicht auch eine Chance? Und er sagt, das ist eine interessante Idee. Es gibt ein durchaus objektiv nachweisbares Objekt, wie eben ein Bundesland, aber die Eigenschaften, die man ihm zurechnet, sind subjektive Konstruktionen. Wir haben zum Beispiel gefragt, was Menschen sich unter Sachsen vorstellen, das habe ich gerade referiert, ob das Hinterwäldler sind und so weiter. Und da sieht man, dass sie den Sachsen ganz unterschiedliche Dinge zuschreiben. Diese gewisse Diffusität ist also immer im Spiel. Doch es ist ein objektivierbares Ganzes nötig, auf das die Eigenschaften bezogen werden. Und bei raumbezogenen Identifikationen sind das die Grenzen eines Territoriums. Und da haben wir es im Prinzip schwarz auf weiß. Unsere These, ja, wenn das so schwammig ist, kann man ja auch davon ausgehen, dass es keine Identität gibt. Aber erst mit den Grenzen, also mit der politischen Realität eines Bundeslandes oder meinetwegen auch Nation, kann man so eine Behauptung auch so durchdrücken und sagen, naja, es gibt ja die Grenzen, die sind nötig und die existieren. Und das, was innerhalb der Grenzen stattfindet, aus Sicht einer Administration oder politisch-sektoralen Logik, ist dann die Identität davon. Mhm. Ne? Und schon hast du das sozusagen im Prinzip gedeckelt. Ja. Also was dem anderen vorausgesetzt schien, erstmal das menschliche Bedürfnis, aber ein politisches Status quo. Mhm. Soll ich das mal weiterlesen? Weil ja, das gerne. Geht ziemlich witzig weiter. Mhm. Also Oton Müller. Nun weiß man natürlich, dass zum Beispiel Sachsen in seiner Geschichte auch sehr unterschiedliche Territorien umfasst hat. Aber die Administration Sachsen war immer das, was aktuell unter dem Einflussbereich der sächsischen Landesregierung bzw. des sächsischen Königshauses lag. Also bei aller Subjektivität, Doppelpunkt, dieses Objekt muss klar vorhanden sein. Und bei Mitteldeutschland ist das ein Fluss. Also merkwürdig, ne? Jetzt ist auf einmal die Bedingung dafür, dass eine Identität da ist, gar nicht das Bedürfnis mehr, sondern einen politischen Status quo. Das wird ja weiter vorne auch nochmal ganz witzig gekontert. Mhm. Das schleicht sich so ein, aber das, ich meine, das ist ja schon krass, wie offensichtlich das dann trotzdem ist. Da fragt Regio, das heißt, wenn man die administrativen Strukturen schafft, entwickelt sich automatisch auch eine mitteldeutsche Identität? Und da sagt er, im Grunde ja. Da kommen Relativismen, die danach geschoben werden, aber er sagt ja. Merkwürdiger Themenwechsel, ne? Hm. Nicht merkwürdig, das folgt einem ganz bestimmten Programm. Also, meine steile These ist, Identität ist erstmal eine Behauptung von Professor Müller, so zu sagen, okay, das wäre mein Bedürfnis, macht das relativ stark an meinen, ja, wie Alltagswelt ankoppelbar, ne? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt durch die Straße gehe und sage, interessiert mich nicht, aber wo ist da der Übergang zur Identität? Und als er das festklopfen muss, geht es eigentlich nicht weiter als sozusagen der sektoralen Logik eines Bundeslandes oder der administrativen Logik eines Nationalstaats. Und das, was da drinnen dann passiert, das muss ich wohl zu meiner Identität erklären. Also auch zu dem machen. Ja, und jetzt kann man sich natürlich sagen, warum fragt Regio eigentlich solche komischen Fragen so? Und das kann man entweder jetzt klären, Steffen, sollen wir es jetzt sozusagen schon rauslassen oder sollen wir den Witz erst hinterher bringen? Wir haben ja noch 20 Minuten, ein paar Bonbons aufheben. Okay, dann kommt jetzt erstmal eine Musik. Und zwar Tracky Birthday. the Frisco coast. Girls be crazy about the disco ghost. Our spookiness is what they love the most. We can't please them all, I guess this is how it goes. From Russia to India, Japan, clubs play our shit over and over again. Any critic becomes a total fan. Even dogs dance to our sound as sexist as they can. In your office, at work, or at home. In your car, at a bar, or alone. On your iPod, a brand new phone. The geists keep it funky tone by tone. In every island's the opposite of silent. Bass drums fat, snare sounds violent. Sweden loves disco, so does Thailand. And Italy, China, Mexico, and Finnstadt. Sweet as a skittle, guaranteed to make you move a little. Broke but worshipped, ain't that a riddle? I mean, as much as we love you ladies, love doesn't buy me a Mercedes. So I'll keep working all day long, even though we be known from here to Hong Kong. Wir sind wieder zurück in der UFO-Universität hier auf Radio Korax und wir klären gerade den Artikel Identität als Heimspiel, als Fußballmetapher. Die hat damit natürlich nichts zu tun, aber es geht um positive Identifikation, es geht um Emotion, aber wir versuchen das sozusagen runterzubrechen auf eine ganz, ganz knallhart politische Logik, die dahinter steckt, ganz im Stil der UFO-Uni alles dekonstruieren, was uns vor die Flinte läuft. Und Steffen, die Frage, welches Kalkül steckt eigentlich hinter diesen Fragen, die Regio da stellt? Soll ich mal vorlesen, was Regio selber sagt über ihr Magazin? Dann könntest du das Feuerwerk der... Haller genug Feuerwerk. Okay, also Regio sagt über ihre Zeitung Folgendes. Die Ziele des Regio, der Wettbewerb zwischen den Standorten in Europa wird schärfer. Die klare Positionierung und Profilierung einer Region sichert das Bestehen in diesem Wettbewerb. Regio berichtet mit überregionaler Präsenz über Wirtschaft, Kultur und Leben aus der Wirtschaftsregion Leipzig-Halle. Mit kompetenten Beiträgen und einprägsamen Bildern erhöht Regio die Identifikation der Menschen mit der Region. So gewinnt die Region als Standort weiter an Attraktivität bei Bewohnern und Investoren. Na, also klarer kann man es, glaube ich, nicht haben. Also auch, egal, man merkt, egal von welcher Seite man dieses Interview angeht, es zeigt immer, dass die Sachen außerhalb des Menschen liegen, warum man sich identifizieren soll mit irgendwas, lass es Halle sein oder Mitteldeutschland. Kann man jetzt mal weiterfragen, diese eingeforderte Identität ist erfolgreich. Was verspricht man sich davon? Ich meine, daher ist es ja auch witzigerweise aufzuschlüsseln, dass es nicht ein Selbstzweck ist, Identität zu haben, wie es am Anfang kommt, so menschliches Bedürfnis, sondern ein Mittel zu einem anderen Zwecke ist. Was ist dieser andere Zweck? Was schreibt denn da der Müller? Müller sagen. Ich weiß auch nicht, von der Seite. Also, als allererstes hatten wir erst schon genannt, Planungssicherheit und wichtig für Investoren. Mhm. Merkwürdig, ja. Da wird ja später nochmal expliziter, da geht es um die Folgen. Welche unterschiedlichen Folgen für das Handeln der Menschen resultieren daraus, fragt Regio. Weißt du, schön ist Karl Kraus, Originalzitat, besser als jedes Erfundene. Müller, O-Ton. Eine Annahme besteht darin, dass durch regionale Identifikation das Sozialengagement gestärkt wird. Wenn Menschen sich mit einer Region identifizieren, sind sie auch bereit, etwas für die Region zu tun. Es wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie beispielsweise in einem Verein mitarbeiten oder ein Ehrenamt übernehmen. Sie sind eher bereit, in diese Region zu investieren. Ein anderer Aspekt ist, dass die Bereitschaft wächst, zu bleiben. Die Identifikation ist ein Verwurzelungsfaktor. Er ist relevant, wenn Sie beispielsweise daran denken, dass Deutschland lalala Abwanderung. Auch hier wird wieder klar, das ist eine Bindung an den Ort, die über eigentliche Argumente, die man hat, nicht wegzuziehen, hinausgehen. Also es ist was Vorökonomisches, was Vorintellektuelles, was es versucht, alles auszuklammern. Also, dass man keine Arbeit hat, dass man seinen Nachbarn scheiße findet. Da ist halt, man findet es halt woanders begründet. Und das ist eine wunderbare Bindung, Verpflichtung oder Loyalitätserklärung an den Ort, in Absehung aller anderen dem wiederlaufenden Sachen, die da kommen. Also es wird ihm immer zugute gehalten, dass es am Ort klebt, dass man da bleiben will. Das ist klar, das kennt man aus der Debatte der 80er Jahre Historikerstreit, politisch-moralische Wende und so weiter, Stürmer, Helmut Kohl, die auch gesagt haben, neues Bewusstsein, Geschichte, und dann im zweiten Halbsatz heißt es dann, ja, warum? Ja, weil Deutschland nach außen ein ordentlicher Vertragspartner sein muss. Ja, also es geht darum. Das wusste ich noch gar nicht. Ach echt? Nee. Ich dachte, ich hatte schon nichts beim Stammtisch erzählt. Es ging darum, einfach die Deutschen zu verpflichten solider dazustehen. Also in Absehung aller Forderungen, die halt so kommen, wenn man in Malochen geht, mehr Lohn zu haben und deswegen mal vielleicht zu streiken und auszufallen deswegen, sollte der Grund, in Deutschland zu arbeiten, kein sachlicher sein, sondern ein emotionaler, ein identifikatorischer. Und da haben wir Habermas und so weiter dem wunderbar zugestimmt, ja. In Regulatoren, ja. Aber ja, also den Teil kenne ich dann wieder, aber. Ja, cool. Und das Merkwürdige ist tatsächlich, ich habe nochmal im Metzler-Lexikon nachgeschaut in Vorbereitung, wir sind ja ordentlich. Und zwar ein Lexikon zur Literatur- und Kulturgeschichte. Und das Schlagwort, also das Lexikon ist kein Randerscheinung, das ist im Metzler Verlag erschienen, von Ansgar Nüning herausgegeben, einer der Koryphäen der Identitätsforschung. Ungefähr 5 Kilo schwer, mehrere Auflagen, ich glaube mittlerweile 5 oder 6. Dann muss es gut sein. Eine reine Erfolgsgeschichte, dieses Lexikon. Und da heißt es ganz erbost am Ende des Artikels zur kollektiven Identität, das kulturanthropologische Bedürfnis nach kollektiver Identität, haben wir es wieder, ne, im Menschen drinne, wird im Geschäftsleben durch Konstrukte von Corporate Identities ausgebeutet. Also merkwürdig, was ja anscheinend hier Usus ist, ja, im Land, man muss ja nur mal in die Regio schauen, wo man sagt, also das geht mir doch ganz voraus, ja. Eine Ausbeutung eine Vernutzung des Menschen mit dem Hebel der Identität wird hier auf einmal ganz naiv gesagt, das wird ihm nicht gerecht, ja. Schräg. Ansgar Nüning wieder voll da. Voll im Geschäftsleben. Naja, und der Witz dabei ist ja sozusagen mit der Planungssicherheit, da kauft man sich auch ein paar andere Sachen mit ein. Also wir kennen den Standortwettbewerb, der gerade angesprochen wurde bei Regio. Das ist natürlich ein weites Thema und tangiert natürlich auch IBA. Und Was gibt es Schöneres, als zu behaupten, es geht gar nicht um die schnöden Mammon-Geschichten, es geht nicht ums Geld und es geht auch nicht um eine Planungssicherheit, sondern es geht darum, dass die Leute sich hiermit identifizieren, als sie fühlen sich hier wohl und sie sind so in Halle verliebt oder was weiß ich, in Potsdam, ich komme aus Potsdam, oder Steffen aus Senftenberg. Wenn da keine Arbeit mehr ist, dann kann man noch so toll finden, dass da einen Park gibt irgendwie oder einen See. Man hat halt einfach nichts zum Arbeiten. Und das ist eben das Spannungsfeld, in dem Identität eigentlich so eine ganz miese Versöhnungstour ist irgendwie auf, ja, die eigentlich so auf ganz leisen Sohlen daherkommt, eigentlich mit einem ganz, ganz schön dröhnenden Hammer von hinten auf den Kopf haut, finde ich. Naja, nee, kommt ja als tatsächlich als netter Gedanke einher. Deswegen sind ja auch so viele Linke dafür, Identität zu stiften. Die sagen selbst, es gibt sowas wie eine linke Identität und merken gar nicht, dass man sich da im Uneigentlichen trifft, dass man sich außerhalb der Sache zusammenfindet und die einfach unhintergehbar wird, ja. Mhm. Das ist ein Loyalitätsbekenntnis zu irgendwas Merkwürdigem, was auch nicht blamiert werden kann, merkwürdigerweise. Gut, es gibt noch einen ganz kleinen Exkurs in dem Artikel, den wir gleich besprechen werden, aber vorher kommt nochmal Njosch dla Frau Müller. Ультразвуковой вибратор Суперсоник. Фантастика. Rauschen in der UFO-Uni. Wenn ihr jetzt nichts verstanden habt, außer Rauschen über das, was wir erzählt haben, dann seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen, in die UFO-Universität uns mal vor Ort zu treffen und das Thema zu vertiefen. denn zugegebenermaßen ist vielleicht ein bisschen viel und wir stecken auch zu zweit immer in einer ganz anderen Sprache. Vielleicht teilt sich das jetzt hier irgendwie übers Radio noch viel komplizierter und weniger verständlich mit. Deshalb immer das Angebot an euch sozusagen zu kommen. Da fällt mir ein, morgen, dafür muss ich Werbung machen, morgen wird Pastor Leumund nach Halle kommen, seines Zeichens, ich sage immer Neo-Dadaist, aber das ist ja irgendwie dämlich, aber man kann sich was drunter vorstellen. Und er wird zu dem Themenabend in der UFO-Universität geladen sein und das soll Kritik sein, heißt er. Und da geht es um das Feld der Kritik in der Kunst, also nicht um Kunstkritik, sondern um Kritik mit künstlerischen Mitteln. Und Pastor Leumund ist Begründer der Bergpartei, was ich für eine sehr spannende Sache halte. So eine Art Partei, die nicht mitmachen will. Und in diesem Spannungsverhältnis werden wir ein paar Fragen stellen. Er wird eine Predigt halten für uns als kleine Einstimmung. Das wird ziemlich cool. Und dann über Bergpartei berichten. Und mit am Start wird auch sein Wolfgang Heger, der Öffentlichkeitsarbeit macht an der Stiftung Moritzburg und seine Perspektive auf das Ganze auch zum Besten gibt. Und zu zweit mit mir als Moderatorin, denn zu dritt wird es sicher ein netter Abend und ihr seid herzlich willkommen. Gut, zurück zum Thema. Letztes Ding, wir haben noch was, einen Schmankerl haben wir noch zum Besten zu geben. Genau, es, da wo gehobelt wird, fahren ja auch Späne, selbst für die Ideologen. Was sind das denn für Späne, Sebastian? Ja, also ich, wie immer, ich halte mich auch an Karl Kraus und die Zitate Regen. Also jetzt nochmal aus Regio, dann wird's klar. Die Frage von Regio-Fragensteller war, wie sehen mögliche negative Konsequenzen aus in Bezug auf Resultate für Handeln der Menschen? Und dann sagt Professor Mühler, etwas, das in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist, dass Eigengruppenidentifikation zu Fremdgruppenabwertung führen kann. Das wird sehr oft in Verbindung mit Ausländerfeindlichkeit thematisiert. Grundsätzlich impliziert regionale oder nationale Identifikation aber nicht vorab etwas Abwertendes gegenüber anderen Gruppen. Das ist natürlich jetzt erstmal schon eine groteske Einstellung irgendwie. Versuchen wir das kurz aufzulösen. Steffen? Ja, wenn man jetzt sieht, was der Grund ist, sich zu identifizieren, also was die ganz praktischen Gründe sind, also es heißt ganz klipp und klar den größeren Teil vom Kuchen abzukriegen, auch was abzukriegen vom großen Konkurrenzwirrwarr draußen auf dem Markt, ist es natürlich klar, dass hier jemand, der nebenan seine Region hat und mit besseren Steuerersparnissen für sich lobt oder Investoren einlobt, ja nicht mehr nur eine Differenz ist, sondern einfach eine kleinere Konkurrenz ist. Ja? Und dann kippt das relativ flott zu einem Abwertenden oder bei uns, also wir haben es eher wert, gefördert zu werden. Mhm. Und das hatten wir in Magdeburg. Erinnerst du dich bei der IBA-Eröffnung? Also da war ja vor einem Monat war das, ne? Ja, schon eine Weile her, ja. In Magdeburg die feierliche Eröffnung der IBA, der Internationalen Bauausstellung, wo so ein gut bezahlter Referent aus Amsterdam oder so? Ja, genau. Von einer Werbeagentur / Beraterfirma, die sich um Stadtmarketing kümmert. Also um sozusagen die Markenbildung für Städte. Also was bei... Was ja schon mal komisch ist. Ja, was schon mal komisch ist. Weil im Lexikon haben wir erinnern uns gerade, war man ja erbost darüber, dass das anthropologische Bedürfnis des Menschen von der Wirtschaft zum Corporate Identity, dass es ausgebeutet wird, dieses Bedürfnis. Und jetzt hat man das auf einmal aufs Tapet bekommen, dass es sozusagen die Zukunft der Städte ist, sich als Brand zu etablieren. Das heißt, als Marke, was ja nichts anderes ist, als ein Corporate Identity zu erschaffen. Mhm. Wir haben das ja mit Halle die Stadt gehabt und jetzt haben wir es ja mit Halle die Händelstadt. Kann man über den Erfolg streiten oder nicht? Man merkt, aus welcher Richtung der Wind weht und das ist alles andere als eine Menschen gemacht ist oder ein innerliches Bedürfnis ist, sondern knallhart auch ein Konkurrenzgeschäft und das auch, wenn man der Sabadosch zuhört, ganz explizit vernehmen kann. Ja, ja, genau. Und das natürlich auch, das sozusagen das Abfallprodukt, die Späne der Späne sind dann sozusagen, auf wessen Rücken wird das eigentlich ausgetragen, wenn man zum Beispiel Investoren lockt, die für 4,50 Euro hier Callcenter-mäßig Leute aus richtig schrubben lassen, irgendwie für wenig Geld und dafür noch den goldenen Schlüssel der Stadt bekommen. Ja, oder die armen Bettler aus der Innenstadt rausfegen und sagen, das ist für die Touristen schlecht, weil die wollen ja, wenn sie Händelspiele sind, nichts Dreckiges am Rocksaum haben oder so. Und ein ziemlich alter Hut ist, glaube ich, und viel auch diskutiert in der linken Theorie, ist ob nicht zum Beispiel Nationalismus, ich weiß nicht, ob es beim Regionalismus genauso ist, aber ob beim Nationalismus die, sagen, die Feindlichkeit, das Fremde sozusagen schon von vornherein eingekauft ist. Also ich würde das mit unterschreiben, weil wenn man genau guckt, dann gab es zum Beispiel bei Entstehung der Nation in den im späten 19. Jahr immer das Feindbild der Franzose oder wie auch immer. Hm. Das gab es als Schwarz-Weiß-Gegenüberstellung und das hat sich, glaube ich, auch nicht erledigt. So. Insofern ist das schon grotesk. Nee, das ist ja der Witz, gerade auch Professor in den 90er Jahren, warum das passiert. Ja? Also ich sehe da einfach einen ganz eindeutigen Zusammenhang mit Ende des großen Blocks, eine Globalisierung und jetzt muss man sich profilieren als Ort und man merkt das nicht. Der Staat wird auf einmal wieder wichtig und die regionale Wirtschaft, klar, das Menschenpack muss ja irgendwie gefüttert werden, ja, also inklusive uns. Und da wird halt heftig gekämpft mit Krallen, ja. Und dann kommen wieder so eine Sachen wie zur Gründung der Nation, wo dann irgendwie das Christentum oder die Religion abgeschrieben waren, wo man wieder also ganz politische Ideologien brauchte, quasi natürliche. Also Rassismusgedanke kommt halt auch aus der Ecke oder der Heimatgedanke ist dasselbe in Grün, nur halt auf Ort geschrieben, Scholle und Blut und so weiter, ist halt jetzt die Identität. Das hat sozusagen gelernt aus den brachialen Versuchen, ist aber im Verfahren absolut das Gleiche. Ja? Mhm. Es wird einem politischen Status etwas vorausgesetzt, als ob das natürlich dahin gewachsen sei und es gut sei und erfolgreich sei und man sich deswegen doppelt darauf verpflichten müsste, ja, und kein Widerspruch zulässt, genau. So ungefähr, Pi mal Daumen, glaube ich. Das Coole ist ja, wenn man sich das überlegt, warum das getan wird, Leute können halt abwandern und also die Region, die sozusagen als administrative Einheit kann nicht einfach gehen. Ja. Die sind immer in charge, die sind immer sozusagen am Hebel und deshalb Anders kann man ja überhaupt nicht das ganze Gejammer verstehen bei der IBA, dass die Städte schrumpfen. Ja, den Städten tut es ja an sich nicht weh, das sind ja keine Lebewesen, die auf einmal ein Stück Arm einbüßen, sondern das sind einfach nur Menschen. Also das sind, ja. Steffen, du greifst voraus. Lass uns doch mal die Kurve noch kriegen zu den nächsten Events, die anstehen. Also ich habe ja bereits den Themenabend von morgen angesprochen, Uhrzeit übrigens 19.30 Uhr, Pastor Leumund und Wolfgang Heger kommt. Es wird, glaube ich, sehr witzig und lehrreich. Und ein anderer Event steht an. Am 1. Juni, meinst du? Am 1. Ja. Juni, genau. Unser Korax-Iber-Tag. Die nächste Hörsaalsendung wird quasi viel größer, nicht nur eine Stunde gehen, sondern ganzen Nachmittag und Abend. Und wir werden mal dem IBA-Programm hier in Halle auf den Zahn fühlen. Und zwar werden wir hier mit Live-Equipment, das Korax angeschafft hat, vor Ort sein, so ungefähr von 16 bis 20 Uhr an verschiedenen IBA-Städten und dann abends auch in Glaucha zu einer Podiumsdiskussion und auch zu dieser Stadtspielvision von Postkult, zu diesem, sagen wir mal, IBA-Punkt. Und werden Gesprächspartner vor Ort haben. Wir werden mal im Café sitzen und alles quasi die ganze Zeit live vor Ort. Klaus Störmer wird die Audiokunst dazu machen. Es wird Hintergrundgeräusche geben, die genauso wichtig sind wie unser Gesagtes. Und das überhaupt. Sagt ja viel über unser Gesagtes. Nein, das wird, glaube ich, sehr spannend. Und wir werden auch ein bisschen, so wie heute, versuchen, da mal hinter die Kulissen zu schauen und mal so ein paar Grundsätze der IBA zu diskutieren und mal zu gucken, auch vor Ort, was ist da jetzt eigentlich geworden? Ist das Kosmetik oder ist das wirklich das, was die IBA-Verantwortlichen behaupten, dass es ist. Genau, und da freuen Steffen und ich, wir freuen uns da schon mächtig drauf, weil das eine spannende Sache wird. Am 1.6., 1. Juni, 16 bis 20 Uhr, so ungefähr die Kernzeit. Und alles Weitere erfahrt ihr über Newsletter oder über das Korax Magazin oder über unsere kleinen Postkarten, die bald wieder in der Stadt zu haben sind. Oder www.ufo-universität.de. So, Steffen, und jetzt sag doch nochmal was zu dem letzten Musikwunsch von dir. Ja, das ist ein ganz versöhnliches, ein Tribut an den Frühling und an die Liebe. Gewählt auch deswegen nicht nur, weil ich das permanent jetzt im Ohr habe, sondern auch, weil dort auch die Ortsmetapher vorkommt. Und das ist der einzige Bereich ist im Leben, wo man sozusagen sich auf den Ort verpflichten will, soll, nämlich wenn man keine andere Worte hat, seine Liebe zu zeigen oder auszudrücken. Sade, is it a crime? Tschüss. This man. Still want you.